Juble und freue dich, du Tochter Zion. Denn siehe, ich komme und will in deiner Mitte Wohnung nehmen. Darum lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Wo die Engel singen.